Kapitel 8. Alt- und neutestamentliche Propheten. Ein häufiger Fehler, auf den ich regelmäßig stoße, ist es, wenn Leute über den Dienst des Propheten sprechen, dass sich ihr Verstehen von diesem Dienst auf das Alte Testament bezieht. Das ist so verbreitet und erstaunt mich trotzdem noch immer. Ich habe entdeckt, dass die große Mehrheit der Christen ihr Christenleben mit einer gemischten Theologie aus Altem und Neuem Testament lebt. Das passiert in den Gemeinden allgemein seit über 1700 Jahren. Der neue Bund ist so radikal, dass die meisten Christen es schwer finden, ihn völlig anzunehmen. Ich bin überzeugt, dass dies eine der Strategien des Teufels ist, den Verstand der Gläubigen mit der Lüge zu infiltrieren, dass wir noch unter dem alten Bund leben, weil damit jeder einzelne Bereich unseres Lebens beeinflusst wird. Und typischerweise verändert es das Bild davon, wer Gott wirklich ist, was uns wiederum des Segens beraubt, für den Christus am Kreuz bezahlt hat. Die Rolle des Propheten im Alten Testament. Wir dürfen auf keinen Fall den Dienst des Propheten aus dem Alten Testament zum Vorbild nehmen. Das ist nicht nur falsch, sondern auch höchst gefährlich für jeden Gläubigen und kann und wird höchstwahrscheinlich auch zu viel Schmerz und Tragödien führen. Das war über die Jahre eines meiner großen Kümmernisse und etwas, das mich oft konfrontiert hat, als die Gemeinde älter wurde und das Zeitalter der Gnade begann, hat Gott das Gesetz und die Propheten ihrer Existenz und ihrem Zweck enthoben. Im Alten Testament, wenn das Volk Gottes oder die Könige, die zur damaligen Zeit die Leiter des Volkes waren, von Gott hören wollten, mussten sie den Propheten fragen, der ihnen das Wort des Herrn brachte. Das war eine der Aufgaben des Propheten im Alten Testament. Aber im Neuen Testament brauchen wir keinen Mittelsmann, damit Gott mit seinen Kindern sprechen kann. Jesus sagte in Johannes 10,2.3, dass seine Schafe seine Stimme hören. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn du ein Christ bist, ein Schaf unseres Herrn Jesus, dann kannst und solltest du seine Stimme für dich selbst hören und nicht Prophetien nachlaufen, um seine Stimme für dich zu hören. Paulus sagt auch in Römer 8,14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Sein Geist, und die Stimme unseres Herrn Jesus, und nicht der Propheten, müssen uns als Kinder Gottes leiten. Wir öffnen uns schrecklicher Täuschung, wenn wir den neutestamentlichen Propheten gleich ansehen wie den Propheten im Alten Testament. Dämonische Geister können durch jedermann wirken, der sich ihnen öffnet und die Kinder Gottes irreführen, die immer noch an alttestamentliche Propheten glauben. Die Geschichte beweist das auf tragische Weise. Nur ein paar Beispiele: Joseph Smith, der Gründer der Mormonenkirche, Mohammed, Gründer der islamischen Kirche, Jim Jones, dem viele Menschen in den Selbstmord gefolgt sind, etc. Viele Menschen sind ihnen gefolgt, da sie behaupteten, Propheten zu sein, und Leute, welche die Bibel nicht verstehen, glaubten ihnen aufs eigene Verderben hin. Eine andere Aufgabe des Propheten im Alten Testament war es, Sünden der Menschen vom Volk Gottes aufzudecken und sie damit zu konfrontieren. Ich war schockiert, als ich 2014 nach Brasilien kam und ein Pastor mir sagte, dass er glücklich sei, dass ich nun in Brasilien lebte. Er sagte mir, dass Gott mich nun sicher dafür verwenden würde, Sünde bei den Menschen in der Gemeinde aufzudecken und sie damit zu konfrontieren. Ich traute meinen Ohren kaum und sagte ihm, dass ich das niemals getan hätte und es auch nie tun würde. Das ist nicht die Aufgabe eines Propheten im Neuen Testament. Gott hat mich dazu verwendet, kraftvolle prophetische Worte in verschiedene Teile der Welt zu bringen, aber sie waren niemals dazu bestimmt, Sünde im Leben seiner Kinder aufzudecken oder zu konfrontieren. Im Neuen Bund erinnert sich Gott unserer Sünden nicht mehr, weil das Blut Jesus sie weggewaschen hat. In Hebräer 8,12:13 steht: Denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Indem Gott von einem neuen Bund spricht, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald ganz verschwinden. Wenn Gott sich nicht mehr an unsere Sünden erinnert, warum sollte dann der Prophet von Gott dazu verwendet werden, sie aufzudecken und ans Licht zu bringen? Dann wäre Gott schizophren. Er sagt: Ich erinnere mich nicht mehr an sie, aber woran ich mich nicht mehr erinnere, sage ich irgendwie meinen Propheten, so dass sie den Menschen die Dinge sagen können, von denen ich sagte, dass ich mich nicht mehr erinnere. Dennoch gibt es genügend Christen, die ihre Vorstellung von einem Propheten auf dem Vorbild vom Alten Testament basieren. Sie sind beeindruckt von der Offenbarung, die einige sogenannte Propheten haben, die oft sehr präzise sind und glauben daher, dass sie wahre Propheten sind. Prophetische Offenbarung verstehen. Offenbarung macht dich zu keinem neutestamentlichen Propheten. Oft sind diese Propheten wahre Propheten Gottes, aber weil sie mit einer alttestamentlichen Mentalität und Einstellung leben, werden ihre Offenbarungen falsch angewandt und Menschen sind beeindruckt von ihnen. Wenn Gott mir negative Ereignisse zeigt, die in der Zukunft passieren werden, spreche ich normalerweise mit niemandem darüber, nur mit meiner lieben Frau und sie wird diese Information nicht weitergeben. Nur wenn Gott mir genau sagt, dass ich diese Offenbarungen weitergeben soll, dann mache ich das. Du wunderst dich, warum Gott seinen neutestamentlichen Propheten solche Offenbarungen gibt. Gott gibt diese Offenbarungen seinen heutigen Propheten aus zwei Gründen. Erstens, wenn Gott möchte, dass wir etwas weitergeben, dann deshalb, damit das Volk Gottes vorbereitet wird, wie es der Prophet Agabus tat. In Apostelgeschichte 11, 28.29 lesen wir. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte, dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder, nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Hier konnten sich die Jünger vorbereiten und etwas tun, um ihren christlichen Brüdern zu helfen. Das wurde nicht als Gottes Richten verkündet, sondern einfach als eine Tatsache, die passieren würde. Zweitens, wenn Gott seinen Propheten einige Offenbarungen gibt und nicht möchte, dass sie anderen mitgeteilt werden, dann deshalb, damit die Propheten selbst Gottes Herz fühlen können und Gottes Last vor seinen Thron bringen, um Fürbitter und Verhüter von Bösem in dieser Welt zu werden. Ich persönlich glaube, dass es keinen wahren neutestamentlichen Propheten gibt, der nicht einen Großteil seines Lebens und Dienstes auf seinen Knien in der Gegenwart Gottes verbringen wird. Natürlich ist ein Prophet viel beeindruckender, wenn er große Weltgeschehen oder nationale Events vorhersagt und diese kommen tatsächlich zustande. Doch wenn Gott dem Propheten so etwas aufzeigt, dann sollte er darüber beten und fasten, sodass diese Geschehen verhindert werden. Gott hat mich ganz zu Beginn meines Dienstes über vorbeugendes Gebet gelehrt, das hier auf Erden nie ein Zeugnis haben wird, sondern nur im Himmel, weil niemand jemals wissen wird, was hätte geschehen können. Gott hat mich nach Brasilien gerufen, um wieder Ira zu helfen. Es geht nicht nur um Reisen, Predigen, Prophezeien und für die Kranken beten, wie manche glauben. Es geht auch darum, viele Stunden in vielen Nächten für Gottes Absichten, die er durch Wiederira erfüllen will, für Bitte zu tun.